Yoko, die schwangere Frau des Leutnants, befindet sich in ihrem Haus alleine mit dem Leichnam ihres Mannes. Stirb oder töte? Vor dieser Frage stand Leutnant Shinji Takeyama. Er sollte das Todesurteil gegen drei Offiziere vollstrecken, die ohne sein Wissen einen Putschversuch unternommen hatten. Das Dilemma, entweder die Treue zu seinen Kameraden oder seinen Eid zu brechen, trieb ihn als überzeugten Patrioten in den Selbstmord. Der rituelle Selbstmord hat in der japanischen Kultur eine sehr lange Tradition. Die Gründe sind vielfältig. Einer davon ist Ehrverletzung. Während sich Yoko kritisch mit dem Ehrenbegriff ihres toten Mannes auseinandersetzt, zeichnet sich auch ihr eigenes Schicksal immer klarer ab. Ihr Lieben, verzeiht, dass ich die Pflichten, die eine Tochter hat vor ihren Eltern, nicht anders ausfüllen konnte als so. Ich bin kein Kind mehr, ihr wisst es. Verzeiht, dass ich anders nicht kann und dass ich es aus freiem Willen tue, an der Seite dessen, zu dem ich gehöre. Ich bin die Frau meines Mannes, bis der Tod vorüber ist, in den wir gehen. Ich jetzt. Mit ihm. Was kann freier sein als die Entscheidung, allen, die noch kommen, zu entsagen? Ich entlasse mich aus einer Welt, die zu viele Möglichkeiten hat, als dass ich wählen könnte in der Zeit, die mir bleibt. Freitag, der 28. Februar. Die Patriotin von Thomas Martin. Nach einem Motiv aus Yukio Mishimas Erzählung Patriotismus. Es ist kalt. Es ist kalt. Und jetzt friert sie. Sie tastet sich durch das Dunkel die Treppe hinunter, ohne Halt auf dem nassen Geländer. Blut trocknet schnell, wird zäh, beginnt zu kleben an den Fingern, saugt sich fest an den Strümpfen, die mit Schmatzen jeden nächsten Schritt treppab verraten. Nur nicht stolpern jetzt auf deinen Füßen, die du zu bewegen lerntest wie ein Mädchen in zu kleinen Schuhen. Den Schmerz spürst du nicht mehr. Siehst du nach dort zurück, wo durch den Türspalt das Licht schimmert und einen Schatten wirft, der sich auf der Wand ununterscheidbar mit den Blutspritzern vermengt? Sieh nicht zurück. Geh weiter, Yoko-san. Was du dir zu tun vorgenommen hast, das tu. Du hast einiges zu tun. So war es abgemacht. Versprochen. Wozu ist eine Frau, wie du sie bist, denn jung und schön? Wozu sonst eine wie du, eine Soldatenfrau? Dein Mann, Yoko, er ist Soldat. Er ist Soldat. Er ist Soldat. Ist Offizier. Ist Offizier. Er ist tot. Hier ist es ruhig. Hier ist kein Blut. Hier ist die Diele. Hier gehen die Türen ab zur Küche, zum Bad und nach hinten zum Garten. Und? Aber daran darfst du nicht denken. Nach vorne, zur Straße. Hier ist es dunkel. Sie schaltet das Licht ein. Sie geht in die Küche. Den Tee will ich noch trinken, so ist es abgemacht. Den Tee will ich noch trinken. Ich muss mich erholen. Sie muss sich erholen. Zur Ruhe kommen. In Ruhe tun, was getan werden muss. Erhol dich. Ruh dich aus. So. Wenn du mir helfen könntest, Jinji. Aber du kannst nicht. Nicht mehr. Was bin ich jetzt ohne dich? Wie kann ich dir zeigen, was ich bin, wenn du fehlst? Du hast mich allein gelassen, Soldat. Nicht das erste Mal heute, aber das letzte Mal. Für wie lang? Sterben ist nicht alles, hast du gesagt. Was danach kommt, hast du nicht gesagt. Jetzt wirst du es wissen. Jetzt sag mir was. Ein Mann soll eine Frau nicht allein lassen. Was sagst du? Wartest du auf mich, Jinji? Sprich mit deiner Frau. Hier steht sie, und wartet, dass das Wasser im Kessel kocht für den Tee. Ich bin die Frau meines Mannes bis in den Tod, in den wir jetzt gehen. Ich, Mama, mit ihm. Wie du das deinen Eltern klarmachst, hast du geregelt, schriftlich und per Post mit deiner letzten Marke. Mit Papier kannst du es machen. Papier ist geduldig. Ich nach ihm, muss es jetzt heißen. Du hast mir den Vortritt nicht gelassen, Kamerad. Kann das Sterben eine Frage der Höflichkeit sein, Jinji? Takayama Jinji. Ich bin Offizier im 2. Transportbataillon. Ich diene meinem Land und dem Kaiser. Ich bin bereit zu sterben für beide, wie es mein Eid vorschreibt und meine Pflicht. Vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen. Nicht jetzt. Eine überflüssige Information. Ein neuer Anfang. Ein schöner Tag. Schnee, wie Sie sehen, auf den Gipfeln des Fuji. Der Smog gibt Sie frei. Und schön, wie der Anblick sind Sie, Yoko-san. Leicht geworden ist es dir nicht. Schön, wie das sind Sie zu sagen. Und Gelegenheit, mir aus der Nähe anzusehen, was bislang nur schien in der Ferne. Was ich begonnen habe, entschuldigen Sie, zu verehren, ohne dass ich gewagt hätte, bisher Zeichen zu geben davon. Dame, darf ich sagen, meines Herzens. Du darfst. Sie verzeihen. Ein wenig Spionage Ihrem Namen nach. Ihrer Familie, die im Guten verkehrt mit... Ihrem General. Hat er Ihnen Befehl gegeben, eine Dame, wie Sie sagen, Ihres Herzens anzugehen auf der Straße mit Namen? Erlassen Sie das dem, der wenig mehr gelernt hat, als Waffen zu führen gegen den Feind, wo er ihn trifft. Und ja, ich bin abgestellt auf den Moment. Eine gute Verbindung. Aber besser bin ich in Schweigen. Besser bin ich in Schweigen, sagtest du. Und ich schwieg auch. Ich hielt meinen Blick, der deinem nicht begegnen durfte, zu Boden. Heben Sie Ihr Gesicht auf, warum es verbergen hinter der Umfriedung Ihrer zart bestrahlten Wimpern? Warum verschwenden Ihren Blick mit der Ansicht des Unrats zu unseren Füßen? Obwohl Ihre zierlichen, ein Anblick, den zu genießen ich nicht zögern will, auf die Knie zu gehen. Sehen Sie jetzt, der vor Ihnen kniet in Schmutz? Gewähren Sie die Gnade Ihres Anblicks dem, auf das er sich erheben kann vor Ihnen. Schön wie Schnee an einem Tag wie heute. Hätte es so weitergehen können, mein Leutnant. Es hätte. Aber du konntest nicht. Sie gestatten. Sie gestattet. Eine gute Verbindung. Warum ich? Nicht so, bitte. Lassen Sie die Maske, wo sie sich befindet, vor Ihrem, ich bin sicher, nicht weniger gewinnenden Gesicht. Ihre Lippen. Die Lippen ihrer Maske küssend. Die Lippen ihrer Maske küssend. Ihre Augen sind das sie. Ihre Augen sind das sie. So viel Argwohn. Und so gar keine Übung, Leutnant, in der Taktik des Verschleierns. Misstrauen Sie dem, was Sie sehen, nicht dem, was Sie nicht. Tarnung ist eine Tugend, die gelernt sein will. Sie ist weiblich. Wussten Sie nicht? Eine militärische Notwendigkeit. Ich sollte mich auskennen zwischen den Linien. Wenn ich um Ihre Hand anhalten darf? Bei meinen Eltern. Ihre Attacke in Ehrensoldat. Aber zügeln Sie sich. Auf dem Feld, auf dem Sie vorgehen, ist Politik vonnöten. Oder könnte ein Konkurrent Ihnen zuvor... Fürchten Sie ein zu spät kommen? Nach wem? Ihre Hand. Meine Hand? Worauf wartest du? Deine Hand. Für Flitterwochen keine Zeit in dieser Zeit. Die politische Lage, Sie verstehen, lässt mehr als das Äußerste nicht zu. Das Äußerste, ja. Hast du nichts vergessen? Es ist Zeit. Fangen wir an. Der Tag, an dem mein Mann nach Hause kam, war der dritte Tag, nachdem er fortgegangen war. Er kam zurück in der Nacht, in der es hieß im Radio, es gibt Krieg. Ich konnte ihn hören, bevor er die Hand auf die Klinke gelegt hat, mein Mann. Sie konnte ihn hören. Sie konnte fühlen, er kommt. Ich konnte fühlen, er kommt, als er in unsere Straße bog, allein und zu Fuß und mit schleppendem Schritt nach 3 Tagen und 2 Nächten ohne Schlaf. Er steht vor mir in seinem Mantel, ein Soldat nach der Schlacht. Die Mütze auf dem schmalen Schädel schief, die Wangen hohl, die Augen leer, nicht fragend. Sie wusste nicht, dass er so aussehen kann. Ich wusste nicht, dass du so aussehen kannst. Und der Bart, er passt nicht zu dir. Aber du lebst. Ich sehe ihn vor mir. Wie er meine Verbeugung abwartet, meine Umarmung nicht erwidert, den Mantel ablegt, die Mütze, den Revolver aus dem Halfter zieht und ihn legt, wie gewohnt, auf den Schrein hier im Zimmer. Du lebst, Gingy. Du lebst, Gingy. Und es war ungewohnt, wie er mit knarrenden Schritten über die Dielen ging, langsam und schwer in seinen dreckigen Stiefeln. Sonst hast du dir an der Schwelle ausgezogen, dich verbeugt vor dem Altar mit den Dingen, die uns heilig sind. Sonst hat er dich an der Schwelle ausgezogen, sich verbeugt vor dem Altar. Den Fotografien der Majestäten, den Blütenzweigen zum Wohl für das Haus, dem Opferwasser vor der Statue, die du den Kleinen nanntest. Für so viel Glück in Haftung, hast du gesagt. Wie kann er größer sein unter der Last? Am Ende, Yoko, ist er auch nur Statist. Am Ende, Yoko, ist er auch nur Statist. Und du hast dich verbeugt. Ich sehe dich vor mir, wie du am Fenster stehst, mit Blick über den Garten, der auch klein ist und voll Schnee an diesem Tag. Ich sehe dich, wie du mir zuhörst, am Klavier. Regen sinkt in der Tonne, den Reiher hörst du vom Fluss, singen sein Lied vom Einbein, seit er einfuhr im Schilf. Trink deinen Tee aus der Schale, mir das Schwert. Gingy? Das Schwert. Ist es soweit? Frag nicht das Schwert. Nimmst du mich mit? Gib. Nimm den Mantel, es ist kalt. Ich gehe nicht weg. Der Aufstand ist zerschlagen. Der Aufstand? In den Nachrichten morgen wird es heißen, der Putsch. Und die Schande. Aber du warst nicht dabei? Frag nicht, warum ich nicht dabei gewesen bin. Warum? Die anderen kannst du nicht fragen, sie sind tot. Morita, Tashiro, Yukio. Die Namen wolltest du nicht hören, aber sie sind es. Und jetzt weißt du, warum sie bei uns waren, so oft und auf Kosten der Zeit, die für uns bleibt, wie du gesagt hast. Warum bist du nicht dabei gewesen, Gingy? Sie haben mich herausgehalten, unsere Freunde, aus Rücksicht auf meine Ehe, 3 Wochen alt und deinen Zustand. 12 Wochen inzwischen. Ein Kind kann einen Vater brauchen. Was haben sie dazu gesagt, deine Aufständischen? Was über die Frau von einem, die hat einen Mann seit 20 Tagen und wie viele Nächte weniger? Vielleicht kenne ich ihn nicht. Wer bist du? Ich bin kein Verräter. Ich bin deine Frau. Willst du die eines Verräters sein? Eines Versagers? Der versagt hat, weil er zwischen dem Eid auf seine Fahne und dem Eid auf seine Ehe einen Unterschied macht? Von einem Kind noch ohne Namen nicht zu reden. Und einer Frau nicht, die das Kind trägt nebenbei. Wenn du es so siehst. Aber jetzt weißt du, warum ich lebe. Ich bin es, der sie töten soll. Und ich bin die Frau meines Mannes. Dann gib ihm das Schwert. Damit er sich den Bauch aufschlitzen kann und den Strich zieht durch eine Angelegenheit, die ausgemacht war zu zweit. Nicht alle müssen den Weg gehen. Frag, die überlebt haben wie du. Ich soll sie erschießen morgen früh. Warum du? Ich bin Soldat. Sie sind Soldaten wie du. Darum das Schwert. Stirb oder töte, ist es das. Aber du kannst nicht. Komm her. Komm. Ja, komm. Komm. Komm. Komm. Komm. Komm, komm, komm, komm. Da sitzt er wie ein Schneider, kerzengerade auf der Matte. Und sie? In Kimono und Schärpe hebt den Blick unter klimpernden Wimpern, bereit sich aus den Hüllen, dem kunstreich verschlungenen Schädel zu lassen. Nimmt sich den Fingern der Unschuld bedeutenden an. Die sich nun öffnen? Ein wenig Hüfte freilegend und ein schönes Stück Schenkel. Da war es noch ein Staunen, dass er sich nicht traut. Aber setz dich, sagt er nun plötzlich wie verwandelt und nimmt sein Schwert vor, als ob... Nein! Das hast du sicher nicht gedacht, hinter deinen ausgezupften Brauen auf der Stirn. Schöne Braut. Aber dein Schoß, der heiß war und feucht, was hat der? Wir Frauen denken mit dem Unterleib, auch du, Tochter aus einfachem Haus, in dem im Guten immerhin verkehrt ein General. Dass er dich erwählt hat, dein Leutnant, mag Zufall gewesen sein, als es anfing. Kann sein, der Zufall steht im Dienst der Sache. Und jetzt spricht er darüber. Schließ deine Augen, kleine Maske. Höre zu. Viel Worte hat er nicht gemacht. Und was hast du ihm gegenüber auf deinen Knien? Was hast du gesagt? Das ist er, das ist er. Deinen Dolch ihm gezeigt, wie ein Kind das neueste Spielzeug zeigt. Da! Und was hat er gesagt? Ja! Wichtig vor allem zu lernen ist Einverständnis. Das hast du gelernt. Gut. Sein Schwert, dein Dolch, das ist die Hochzeit für den Tod, der euch nicht scheidet. Gut. Und jetzt zeig mir das Bett. Überstürz dich nicht, du, Debütantin in der Ehe. Hast du ihm die Zeit gelassen, die er sich nahm? Jetzt nimm sie dir. Wollus braucht Gelegenheit. Für das Leben lernen wir. Heißt es nicht so? Was hast du gelernt, Frau Leutnant und Mutter im Werden? Bis ich zur Schule kam, habe ich nicht ich sagen gelernt. Wenn ich von mir gesprochen habe, habe ich von einer Dritten gesprochen. Die trug meinen Namen. Joko. Die Lehrer sagten der, dass man sich ich nennt vor anderen. Ich konnte es nicht. Ich habe von Joko geredet. Wenn sie mich fragten, Joko, wer ist das? Habe ich mit den Fingern drauf gezeigt. Joko, das ist die. Und wie er sie zu dir sagte, damals, mit Ekel beinahe vor dem Sittenverfall. Angst vielleicht, dass du sagen könntest zu ihm, der sich aufgebaut hatte in Uniform. Unter der Laterne im Park an einem Abend. Schöner als jetzt. Da tat er dir leid. Ja. Und als er dich mit zu viel Vorsicht in die Arme nahm, als ob er etwas, das ihm nicht gehört, zerstören könnte und gesagt hat, sagte: Verzeihung. Das Bett, schnell. Jetzt lernst du deinem Gatten folgen, den du geliebt hast, wie nur eine Frau einen Mann lieben kann. Jetzt lernst du sterben, Joko. Ich habe keinen Namen mehr. Jetzt hat sie keinen Namen mehr. Jetzt ist sie ganz ich. Am Fuß der Treppe angekommen, zwischen Tür und Tür, ein Klopfen von draußen. Wer steht da? Wind, der den Riegel schlagen lässt im Schloss. Besuch. Um die Zeit? Und warum? Stille jetzt und Pause. Auch eine Frau muss Dinge tun, die man tun muss, nicht wahr? Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Nein, ein Augenblick des Zweifels, dagegen kommst du nicht an, nicht jetzt. Mit keinem deiner Tricks, die du lang genug nicht üben konntest, Frau Leutnant und jetzt Witwe. Jetzt kommt es darauf an, sich selbst ins Gesicht sehen zu können, findest du nicht? Einmal ich sagen, wie wär das? Nur Mund sein und nicht Kopf. Nicht Kopf sein müssen, Augen nicht und Ohren. Nur Mund, Ein- und Ausgang, die einzige Öffnung. Worte gegen Atem tauschend, sonst nichts. Sonst dunkel. Licht nur auf die eine blütenförmige Öffnung. Rot. Röter als, aus der die Worte Ausgang haben alle Zeit. Und siehe, sie geht vor den Spiegel, weil es ein letztes Mal ist, sieht sich an, ordnet ihr Haar, legt Schminke auf, zieht ihre Brauen nach, die Lippen übertreibt ein wenig, denn diese... Wie hat dein Verblichener sie zu liebkosen beliebt, wenn ihr allein wart mit euch? Es war etwas mit Blumenkelchgleichen im Spiegel. Sie scheinen matt. Wie die Blüten des Klatschmonds im Wind, der sie trägt. Sie haben gleich etwas sehr Wichtiges zu tun. Die prallen Klatschmohnlippen. Nichts weniger als das Wort, das den Namen der Person, die vor dem Spiegel kauert, nennt. Das aus der Höhle zu entlassen, die danach nichts zu tun haben wird, als Blut zu gurgeln. Oh, Mengen von Blut! Und nun sieh sie an, deine zum Sterben schönen Lippen. Sie flüstern. Zögernd, unbeholfen, zärtlich den... Wie? Ich hab den Namen nicht verstanden. Wie war das? Wie? Gott, wie sie sich quält! Nein, tut mir leid, nichts zu verstehen. Rein gar nichts. War das deine Vorstellung jetzt? Dein Stummfilm auf Japanisch vor den Ohren der Welt? Die sich versammelt hier, Abschied zu nehmen von einer Witwe? 23, am Vorabend der Ewigkeit? Und jetzt sag deinen Namen. Nein? Auch gut. Was du nicht kriegen kannst, sollst du vergessen. Herrlich deine Lippen, wie sie schweigen. Zum Beißen dein Mund, der sich an verborgenen Silben delektiert, wie an Pralinen und der Spitze, ja, einer mürben Banane. Willst du essen, was ich denke? Wohlbekomm's. Es ist angerichtet, ein Stockwerk höher. Euer Abendmahl. Denk an vorhin, als ihr das hier angefangen habt. Du, ja, mit ihm. Nichts mit Bananen. Sieh dir die Pfütze an in deinem Schoß. Dein Blut ist es nicht, das dich am Boden hält wie Teer. Leg deinen Kopf in deinen Nacken. Siehst du, wie es rinnt, Tropfen für Tropfen? Zäh wie nur ein besonderer Saft. Im Haus aus Papier sollst du kein Blut vergießen. Beweg dich! Wenigstens die Fliegen könntest du verscheuchen. Fliegen im Februar? Wie das? Das muss prächtiges Aas sein. Das Fliegen zieht zu dieser Zeit. Willst du nicht nachsehen? Nein. Nein! Eingreifen hast du nicht gelernt, Geschöpf aus Fleisch und Blut und Seidenstoffen. Lang genug hast du empfunden. Jetzt lerne! Jetzt gib! Jetzt sind sie allein. Jetzt sind wir allein. Die vor mir im Spiegel sitzt und die auf der anderen Seite, die ich bin. Als ob ich mit ihm dort oben redete. Wie soll ich dich nennen? Wir hatten nicht Zeit, ein Wort zu finden, nur für uns. Wir haben nicht gesucht danach. Jinji und Yoko, nur das. Namen wie andere. Jeder nennt so viele mit. Es hätten andere sein können. Andere du und ich. Yukio und Reiko. A und B. Leben und Tod. Wer A sagt, muss auch B sagen, nein. Du sagst nichts? Du bist tot. Wenn ich dich wiederholen könnte für einmal, noch einmal fangen wir an. Weil es zu schnell gegangen ist. Ein Kämpfer weiß, wann seine Stunde schlägt. Ein guter Spieler lässt sich Zeit für seinen Abgang. Ist es so schnell gegangen, weil du ein Mann bist? Hätte es länger gedauert als Frau? Sieh mich an! Warum immer ich? Warum immer ich? Darf ich den Leutnant spielen? Einmal und nicht wieder. Du wirst sehen, wer der bessere Schauspieler ist. Oder sollte ich sagen, Schauspielerin? Verloren, wer auf eine Frau vertraut. Die jetzt nicht genug reden kann. Die ihre Rolle aus dem Stegreif spielt, wie du es erwartest. Aus dem Bauch. Verzeih, wenn ich deine Gefühle verletze, mein Toter. Sieh du mir zu. Ich will es dir zeigen. Los. Heute Abend muss ich mir den Bauch aufschneiden. Heute Abend muss ich mir den Bauch aufschneiden. Erlaube mir, dich zu begleiten. Einverstanden. Nach einer Weile, sagtest du. Das hast du nicht geträumt, dass deine Erziehung, wie du es nanntest, Früchte tragen könnte derart. Das kannst du als Erfolg verbuchen, ich fürchte. Aber weißt du warum? Weil ich dich liebe. Geliebt habe, ich weiß. Weil ich dir nicht mehr gehöre. Aber dein Rest gehört mir. Ich will für dich spielen, damit du zur Ruhe kommst, dort, wo du jetzt bist. Und ich weiß, dass du mich hörst. Dass du mir zusiehst aus deinen ins Weiße gebrochenen Augen, die mich gesucht haben, aber nicht gefunden im Moment deines Todes, den du dir nicht vorgestellt hast, wie er war, und ich auch nicht. Ich will nicht. Komm zu mir. Sag, dass du mich liebst. Ich dir. Warum? Einmal, du kannst es nicht wissen, war es so. Du stehst mir gegenüber auf der Straße, siehst mich an, die dich ansieht. Mir läuft ein Tropfen lang am Schenkel. Es war Blut, da hatte ich es noch. Und lang, wie du mich ansahst, konnte ich den Tropfen abwärts fühlen. Heiß. Dann hast du mich gefragt, wann wir uns wiedersehen. Ich habe, ich weiß nicht, gesagt in dieser Zeit. Und gewünscht, es wäre ein Tropfen von dir. Jetzt kocht das Wasser im Kessel. Jetzt kocht das Wasser schon minutenlang. Die Fenster zum Hof sind beschlagen. Wenn du die Wange an die Scheibe drückst, der Fleck, das bist du. Und über den Frühblühern hinter den Fenstern im Garten, der Schnee. Wozu Teewasser noch? Wie oft noch den Aufwand der Mahlzeit, die sanfte Folter der Verdauung, die lässige Mühe des Ausscheidens? Nicht lang. Soll ich den Tee ausgießen? Ein Trankopfer spenden? Meinem Toten? Trost den Verstorbenen und Ehrung unseren Göttern? Nicht zu vergessen unseren Gläubigern. Die Hütte in der Aobacho Nummer 6, in der wir beide nicht wohnen, nicht mehr, ist noch nicht bezahlt. Ist noch nicht bezahlt! Verzeih. Gedanken einer Hausfrau, von Sinn beinahe. Hast du mich schreien gehört? Das war das Wasser, Gingy. Dein Tee. Ich habe nicht aufgepasst. Meine Hand. Was soll ich mit ihr? Meine Hand. Warum muss es für mich das Messer sein? Hast du mir mit deinem Schwert nicht helfen wollen? Konntest du nicht? Jetzt hast du es allein in dir. Eine Frage der Ehre, auch das? Und nach der Ehre der Tod. Und danach der Ruhm. Er soll bitter schmecken. Hast du es dafür getan? Brauchtest du dafür einen Zeugen, der dich überlebt? Hab ich falsch gefragt? Ich bin voreilig gewesen, verzeih. Und wieder klopfen. Still. Es klopft. Oh, wie es klopft. Ein Klappern im Wind, ein Keuchen in der Nacht. Von wem? Geh zur Tür. Geh nicht zur Tür. Geh. Und wieder klopfen. Horch. Schon einmal heute hast du den Riegel an der Tür zurückgeschoben, hast ihn eingelassen. Den du in deiner Angst, wovor, nicht erkannt hast. Zitternd, dass der Riegel klapperte im Schloss, bis er dann vor dir stand und dich ansah mit ganz leerem Blick. Und du sagtest... Willkommen zu Hause. Es ist spät geworden, verzeih. Es ist kalt draußen. Aber hier ist es warm. Das Wasser ist heiß. Willst du jetzt baden? Erst den Tee. Er ist fertig. Hältst du die Hand hinter dem Rücken? Warum? Und du? Keine Ahnung, wie du sagst, dass du dir die Finger verbrüht hast wegen ihm, der doch, wo du das denkst, eigentlich tot ist seit einer... geschlagenen Stunde. Wo bist du? Da war er schon verschwunden, wie ein Dunst. Und nichts mehr als ein Klopfen. Lasst mich allein. Lasst mich allein! Und wieder ist es still im Haus. Geh weiter, Yoko. Still zur Tür auf deinen Strümpfen. Sag nichts, stöhne nicht jetzt. Was wird er denken? Tun, der nicht mehr klopft. Ist es ein Freund, Feind? Ist es ein Mann? Ist er allein? Sind sie zu holen den gekommen, der sich selbst gerichtet hat? Zu spät. Still jetzt! Still! Was denkt er, der Unhörbare draußen? Horch! Ich rieche... Rieche Menschenfleisch. Und sieht sie nicht aus, die Gestalt wie der Schatten deines Mannes, der dir eben schon erschien? Wenn du leise bist, hörst du ihn atmen. Hör nicht hin. Hörst du ihn keuchen, den Aufrechten, von denen, die am Leben sind, noch? Dem, der draußen steht, geht es nicht gut. Wohl, dass er Hilfe braucht, von wem kann er sie kriegen? Wer ihn verstecken zwischen Leben und Tod, wenn nicht du? Lass ihn ins Haus, in dem ein Platz frei geworden ist. Im Namen der Sache. Warum sollt ihr getrennt sein? Er draußen, du hier. Sagtest du was, Gingy? Ich verstehe dich nicht. Hast du Blut im Mund? Ist es das? Warst du unzufrieden, wie es war? Wofür leben, hast du gefragt. Wofür sterben, frag ich dich. Wir haben nicht gelebt vor unserem Tod. Was wirst du anfangen mit deiner Gegenwart, wo du bist ohne mich? Wann werde ich wissen, was du weißt inzwischen? Zeit, deine Sachen zu ordnen, findest du nicht. Sag, dass du glücklich bist. Warst du es nicht, als er dich ansah und sagte, Einverstanden. Glücklich, weil er glücklich war, dass du es bist. Stolz, weil er stolz war auf dich. Zufrieden auch, weil er es war, dass er dich nicht sehen muss, wie du ihn zerschlitzt. Weil ihr die Freuden hattet der, wie sagte er, Vereinigung ohne ein geschliffenes Eisen dazwischen. Erinnere dich. Kommt es wieder, das Verlangen? Sterben für das Vaterland, die Sache im Kopf und im Schoß seinen, wie hast du noch dazu gesagt, muss kein Widerspruch sein. Wer sich selbst ein Ende machen soll, hat er nicht das Recht auf ein selbst an sich vollzogenes Vergnügen? Nicht alles, was man sich antut, muss wehtun. Ein Dolch wie deiner hat zwei Seiten, Knauf und Klinge. Kannst du beide brauchen? Vorsicht macht die Meisterin. Beinahe wie es Brauch war unter Schwestern, an die du jetzt mit Wehmut denkst oder sonst einem Gefühl, das dir im Weg steht, Yoko. Denk an das Weib in dir. Jetzt! Was willst du ihnen hinterlassen als deinen nicht unverweslichen Körper auf der Schwelle oben? Was willst du ihnen sagen? Was? Ich sage, dass ich einverstanden bin. Wir haben uns lange nicht gesehen. Seid ihr tot oder bin ich es? Kein Zurück zu euch für mich, nicht zur Familie. Kommt ihr Abschied zu nehmen? Ich habe nichts für euch, als was ich habe. Eine Leiche im Haus. Keine Kleider hier als die. Gerät zu nichts, als in die Hand zu nehmen zum Trost. Schmuck, nicht mehr als diesen. Und den Dolch meiner Mutter, aber den brauche ich. Nein! Weiß nicht, was sie hat. Ich habe sie lange nicht gesehen. Ich dachte, gehst du mal hin und siehst nach ihr, was sie macht. Den Augenblick lang dachte ich, die ist verrückt geworden, wie sie fuchtelt mit dem Ding in der Hand. Hält sie hoch, eine Fackel. Aber da brennt nichts, nur Schatten. Tanzt sie, macht Musik, hab ich gedacht, den Augenblick lang. Ganz still war es im Haus. Als ich vorbeigekommen bin am Abend, spät des 28. war da ein Licht? Hinter der Tür? Hinter dem Milchglas? Über den Korridor wandernd? Yoko, im Haus, habe ich was laufen gehört. Und ich hoch den Geruch, dachte, die machen ein Essen heute Abend. Was wird es geben? Gekräuse vom Lamm, habe ich gedacht. Fisch sein kann das nicht. Und geklopft. Dann wollte ich stehen geblieben. Dann kamen wir die Treppe heraus, langsam, dachte ich, Joko, die Stufen knarren, muss jemand Leichtes sein, muss jemand Leichtes dabei, als ob sie durch was Nasses geht, schwamm. War sie baden und geht über den Flur? Hat es reingeregnet, kalt wie es war und die Hütte ist klein. Und den Leutnant zum Mann beim Wachregiment. Ich dachte, Joko, gehst du mal nachsehen, ohne ihn. In der Armee, was ihr euch macht. Schädel einschlagen und schießen. Und hier wartet die Frau. Jetzt ist sie allein. Frisch in der Ehe. Was soll das? Das Essen ist warm und das Teewasser kocht. Zu Stein will ich frieren. Wenn sie das nicht ist, unsere Schwester. Kommt sie? Sie kommt. Sie kommt. Auch wenn das Licht nur Schimmer ist. Den Schatten will ich kennen. Kann den Atem hören aus ihrem Mund. Das Herz. Wie es schlägt. Oder ein Stöhnen von Weit. Von Weit, deshalb schwach. Was sagt ihr? Das Paar im Glück zwischen den Laken. Lieben sie sich? Und die Zeit? Ein Klirren. Poltern. War das Zischen? Oder ein Schrei? Aber die Tür. Eis. Will ich werden, wenn ich nichts ahne? Was sagt ihr? Braucht sie was? Was tut sie? Schwach. Gibt's was, das ich wissen sollte? Was? Weil es so still war, habe ich nicht geklopft. Weil es so still war, habe ich nicht geklopft. Ein Wort zum Abschied, Schwestern. Nein. Dann nicht. Dann ist es soweit. Tee wird jetzt nicht mehr getrunken. Diese Lippen sind gemalt, die Wangen gut geschminkt genug. Jetzt muss aufgeräumt werden. Ja. Und jetzt geht sie die Treppe hinauf. Da liegst du, teurer, hingegossen in Blut. Warum muss es rot sein? Warum so still? Die Schweigsame haben sie dich genannt. Die nicht ich sagen konnte. Die Stille, die Stille ist ich. Jetzt haut sie sich hin. Jetzt wischt sie die Fliegen vom Gesicht. Verscheucht mit Wurzeln auf dem Bauch. Warum hast du mich verlassen? Nicht das erste Mal heute. Wenn du im Feld warst, wie du es nanntest, mit deinen Kadetten, was habt ihr getan? Oder heißt es getrieben? Welcher Einsatz war dir, Liebster, am genehmsten? Der erhabene Moment, wenn du dem Tod zuvorkommen konntest mit deinem Samen in eines anderen Mannes? Öffnung. Viel Möglichkeiten habt ihr nicht, wie sonst soll ich es sagen? Und woher kann ich es wissen? Ein Mädchen aus einfachem Haus ohne Zutritt in das Reich der Sinne, wie du gesagt hast, vor dir. Darüber reden hast du nie gewollt. Wie es dir am liebsten war und wo. In mir vielleicht nicht. Die Last der Liebe hast du gesagt. Der Glaube hast du gesagt. Und die Sache, die uns verbindet. Tut sie das noch? Und welche Sache eigentlich? Das Töten geht weiter, jetzt ohne euch. Ihr habt mitspielen gewollt, nach euren Regeln, ich weiß. Und wenn sie euch nicht lassen, dann esst ihr eure Schwerter auf. Du armer Mann, der nicht ans Spielfeld durfte wegen einer Frau im Haus. Du hast als erster zugebissen. Idiot. Idiot! Was hab ich damit zu tun, Jinji? Quälst du dich noch? Mir ist kalt. Hast du dich so sehen gewollt? Ein Opfer, auf dem Teppich zubereitet und der Koch ist tot. Der Kopf sollte daneben liegen nach dem Brauch. Warum kann ich es nicht? Sie hätten eine Fleischerstochter zur Ehe nehmen sollen, Leutnant. Elterliche Praxis im Umgang mit Messer und Ball garantiert. Die Uniform hättest du auslassen können. Der lebende Witz, wenn er nicht tot wäre. Ein Leutnant des Heeres in Stiefeln und Feldgrau, aber ein Schwert durch den Leib, eine Antiquität. Die Uhr am Gelenk ist das neueste Modell, noch, und auch daran arbeitet die Zeit. Aber du hörst sie nicht ticken. Von der offenen Knopfleiste will ich nicht reden. Nicht von der Unordnung deines Innern, jetzt außen. Warum wird mir nicht übel davon? Wer muss ich sein, dass ich dich so ertrage in Anblick und Geruch? Kein Gefühl mehr, wer ich bin für dich, Patriot. Für dich, Rebell. Für mich, die Witwe des Rebellen. Sieh mich nicht an, Gingy. Vorwurf in deinem leerlaufenden Blick. Tränen wie ein schwaches Weib. Wer ist die Frau hier? Nicht du. Warst du das, der gesagt hat, ich liebe dich? Wen hast du gemeint? Mein Herz? Meine Brüste? Mein alles? Jetzt kann ich dich ansehen, ganz wie du bist. Nackt. Deine Haut, als ob die schönsten Kostüme unter ihr wären. Das hast du von mir gesagt. Und jetzt siehst du nicht hin. Jetzt kann ich sie sehen. Die Maske von innen, die andere Seite deiner Kostüme. Soll ich sie anziehen? Salben mich mit deinem Blut, mit Speichel und Säften und Samen und Schweiß? So viel Wert auf Präzision nach Millimetern und dann das. War das ein Betriebsunfall, Kollege Takayama, im Nahkampf mit der Zentrifuge? 0-1 nach technischem K.O. für dich. Ein Mann, der seinen Aggregatzustand gewechselt hat. Wie wolltest du sterben? Im Büro des Kommandanten? Im Bauch eines Panzers? Oder Mann gegen Mann auf offener Straße, wo wenigstens einer deinen Heldentod bucht? Hier war nur ich es gewesen. Beinahe tut es mir leid. So wie du will ich nicht sterben. Jetzt nicht mehr. Wofür, wenn nicht vor Augen aller? Hast du das gesagt? Jetzt sage ich es. Jetzt geht sie zum Schrank. Ein neues Hemd, das letzte zu holen für sich. Du hast ihr gerne zugesehen, wenn sie sie angelegt hat, ihre Hüllen nacheinander, die flüsternd und in Farben sie deinem Blick entzogen haben, bis er die Hand an dich legt, wo du den Gürtel schließt um die Hüften. Du hast sie gern dort gehabt, meine Hand, wenn sie so weit war, von der du sprichst. Und deine Hände gelegt hast auf meine. Fühlst du sie noch? Ja, und die Wärme. Kalt, wie du jetzt bist. Soll ich dich wärmen mit mir? Meinem Blut, das in mir wächst und das die Wehen einer Mutter nicht erleben wird? Komm, sprich mit deinem Ungeborenen, zum Abschied wenigstens aus deiner toten Welt. Nein? Dann wollen wir dich grüßen, der du ein liebender Vater geworden wärst ohne weiteres. Siehe, das wird kein Leutnant werden in meinem Bauch und auch keine Witwe. Es will dir etwas sagen, Gingy. Aus seinem noch nicht Leben grüßen in dein nicht mehr, du verstehst. Sag deinem Vater guten Tag und sag auf Wiedersehen gleich mit. Besser, ich lass euch allein eine Weile in Gedanken. Nein. Nein, besser nicht. Wozu die Gefühle ausbeuten für etwas, das ins Leben gar nicht gelangt? Was sagst du, Gingy? Wieder nichts. Ist dir noch kalt? Soll ich, Toter, deine Mutter sein? Eine Mutter wärmt immer. Warte ein wenig. Erst die Arbeit und dann. 10.000 Männer haben gewartet auf deinen Befehl, sagtest du? Warten sie noch? Euer Aufstand, wenn ich noch wüsste, wogegen. Eure Bewegung, wenn ich noch wüsste, wofür. Die 10-Minuten-Tragödie. In die Geschichte wird sie eingehen, wenn überhaupt, weil ein Beamter der Regierung totgeschossen wurde, aus Versehen. Ein Unfall, pardon. Ein Opfer, wie du selbst eins bist. Durch nichts und bald auch niemand zu entschuldigen. Wer außer den Toten in der Erde kann wissen, wie du wofür gestorben bist, wenn ich es nicht sage? Wofür sterben, wenn nicht dafür? Für sie? Die morgen sterben müssen, unter wessen Kommando? Soll ich es sein? Die Erscheinung einer Frau in meinem Zustand, Blut an den Schuhen, die sagt... Achtung, legt an. Feuer. Ist es so richtig? Hilf dir selbst zu deinem Sterben. Mein Leben gehört mir. Es hat ihr nie gehört. Geschenkt von höheren Gnaden. Geschenkt ist geschenkt. Geschenkt ist geschenkt. Worauf wartest du? Worauf wartest du? Etwas in mir wartet. Etwas, das Nein nicht sagen kann wie du. Das von deiner Sache nichts weiß und von deiner Ehre nichts versteht. Und es wird seinen Vater nicht kennen, wenn ich es tue. Seine Mutter. Was willst du? Schmerz, sagst du, kann dir nichts tun. Sie werden dir die Instrumente zeigen, was für welches Teil in dir. Wenn du die Wahl haben willst, merz es aus, dass nichts bleibt vom Gespenst, das du gewesen sein wirst, zwischen seinem Schrei und deinem. Jetzt hast du die Wahl. Warum konntest du nicht warten auf uns? Soll ich mir die Botschaft aufpinseln mit Blut? Aus meinem Bauch oder aus deinem, Verräter? Feigling. Jetzt habe ich es gesagt. Und du? Schweigst. Was sie, die ich nicht sagen konnte, reden kann. Kennte ich den Schmerz, ich hätte ihn geteilt mit dir. Du hast ihn mitgenommen. Ein Stück mehr noch, das uns trennt, aber jetzt ist es soweit. Jetzt bin ich dran. Jetzt. Ich. Jetzt ich. Sagte die Frau des Soldaten. Du wirst dich wundern, Leutnant vom 2. Transportbataillon, wie sie dein Einverständnis übersetzt. Hier wird mehr transportiert als die Idee von etwas. Tot und ohne Atem, wie ein Denkmal. Was willst du tun, Frau deines Mannes, der tot ist, wenn ich fragen darf, in deinem Zustand? Dein Leben ändern, solange du es hast? Denk nach, Yoko. Ruhig Blut, Yoko. Nämlich Verzicht ist der höchste Genuss. Wo soll ich es machen? Unter dem Herzen, wo dein Schnitt aufgehört hat, weil die Kraft aus dir war für das Weitere? Ich war es. Ich, Yoko, die dein Schwert in deine Kehle rammen musste mit meinem Gewicht da. Damit du endgültig tot bist und aufhörst, dich zu töten, mein Mann. Lass los. Jetzt ich gegen dich in mir. Ich gegen die dritte Person. Dass du das überlebst, Frau Takeyama, kannst du selber nicht glauben. Ein Mann muss sich verweigern, wenn die Situation es verlangt. Eine Frau geht einen Schritt weiter. Pass auf. Ich kann, was in mir ist, dir wiedergeben. Blut um Blut. Ein Liebesdienst. Nicht weniger als das. Jetzt ist die Zeit, die Frucht unserer Leiber zu ernten. Mit dem Schwert müsste es gehen. Gib her. Vorsicht! So, jetzt ist es heraus. Die Waffe eines wahren Samurai, und wie sieht sie aus? Gezeichnet mit dem Inhalt einer Kloake, anatomisch betrachtet. Dein Querschnitt, Jinji, auf einen Blick. Wozu sich foltern lassen? Selbst ist der Mann. Ein Akt, der feierlich begangen werden muss, ich weiß. Aber nicht wie. Die Anleitung zum Harakiri, Seppuku, entschuldige, in Anwesenheit eines Dritten. Ich gebe zu, ich habe sie niemals gelesen. Noch der Selbstmord. Freitod, will ich sagen, hat seine Regeln. Ich kenne sie nicht. Nein. Ich muss das jetzt zurück in seine Scheide führen. So. Das ist die Defloration. Und das war sie. Einer Jungfrau in mir. Entleibung eines Ungeborenen, ein Widersinn in sich. Zu spät für Fragen der Auslegung, die Tat ist gefragt. Schmerz ist eine Eigenschaft, die der Offizier nicht kennt, etwas für Opfer. Kann eine Frau Offizier sein in deiner Armee, wenn er für ihre Sache sterben will? Ich meine sie, ich wollte sagen, unsere Sache? Es hat nicht wehgetan, eine Enttäuschung beinahe. Aber das Blut? Mehr als ein Zeichen der Liebe am Laken. Jetzt seid ihr tot. Jetzt ist alles tot in mir. Wo ist die Wunde? Und welche Maske für das Ende? Welches Kleid? Soll es ein weißes sein? Weiß, wie dein Leib es war, bevor du auf ihn eingestochen hast. Weiß, wie dein Gesicht war nach dem Stich, wie es wurde, als du die Klinge mit der Kraft, die du hattest, von hier gezogen hast, nach dort. Weiß, wie dein Schrei in der Stille im Haus, bis du dann nicht mehr schreien konntest, weil du dich selbst erbrochen hast. Weil du das Leben nicht behalten konntest und das Blut in deinem Mund. Um einen Kuss willst du nicht bitten, wie? Was soll ich tragen? Wo ist es? Wo mein Kostüm? Ich will ein Kimono wie keine. Das muss er sein. Weiß und Seiden für die Witwe. Oder schwarz. Schwarz würde ihr stehen. Oder anders. Soll ich deinen, hast du Waffenrock gesagt, tragen? Was ist das? Ein Gürtel? Nicht deiner. Gespickt mit Patronen. Und noch einer. Noch einer. Wie viele. Und Waffen. Hast du ein Gewehr im Haus? Nicht nur eins hast du gehabt. Pistolen, Handgranaten, was noch? Eine Bombe vielleicht? Die Kaserne im Haus spart die Armee, ist es so? Das konnte euren Aufstand nicht ersetzen. Im Krieg musst du schießen, wenn du ein Mensch bleiben willst. Du bist zum Schießen nicht gekommen. Wo ist dein Feind, Shinji? Du schweigst. Hattest du für deinen Aufstand einen Grund? Sag nichts jetzt. Ich weiß. Ich weiß. Wird es dir wehtun, wenn ich sage, du bist mein Grund? Ich gehe auf die Straße in den Kampf, den du führen nicht konntest. Dein Terrortoter bin ich. Lass mich gehen. Ich kann dich nicht mehr fragen, ob ich sie anfassen darf, deine Waffen, mein Leutnant, mit meiner kranken Hand. Du bist tot, Shinji. Bleib hier. Ihr. Ihr dürft sterben mit mir. Ihr. Ihr dürft sterben mit mir. Und von hier aus geht sie gerad in die Stadt und übergibt diesen Arm, dieses Herz, den Kriegern, dem Vaterlande zu dienen. Wozu hast du einen Soldaten zum Mann, Yoko? Zieh den Schrank auf, da steht sie, die vornehmste Waffe. Das Maschinengewehr. Anbetungswürdig. In seiner Nüchternheit aus geöltem Metall und ledernem Gurt, in dem die Patronen stecken, bis an den Rand gefüllt mit Pulver. Im Karton wirst du noch Sprengstoff finden. Da! Er war ein guter Offizier, dein Toter, der zuletzt nur gegen sich zum Einsatz kam. Spuren hinterlassen hat er keine. Das soll dir nicht passieren. Was sagst du? Soll ich Klavier spielen? Die Tasten schwarz und weiß? Tot, nicht tot, tot. Und was bleibt? Ein Geräusch. Was soll ich tragen? Gut geschnitten das Kostüm der Witwe. Weit wie das. Jetzt legt sie den letzten Gurt an. Sind wir es wert? Warum allein gehen? Lass mich dein Mann sein. Sie öffnet die Tür. Die Patriotin von Thomas Martin. Nach einem Motiv aus Yukio Mishimas Erzählung Patriotismus. Chor: Stefan Lisewski, Thorsten Heidel, Stefan Kaminski, Sven Lehmann. Leutnant: Udo Schenk. Yoko: Jördis Triebel. Musik: Jürgen Kurz. Technische Realisation: Peter Kainz. Regieassistenz: Philipp Brühl. Regie: Thomas Martin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007.